Madame L'Espanaye hatte Vermögen und stand seit dem Frühling 18, also seit 8 Jahren, in geschäftlicher Verbindung mit seinem Bankhause. Sie hatte mit der Zeit mehrere kleinere Summen bei ihm deponiert, aber nie Kapital zurückgezogen, bis 3 Tage vor ihrem Tode, wo sie persönlich die Summe von 4.000 Franken erhoben hatte. Die Summe wurde in Gold ausbezahlt, und ein Kommis brachte ihr das Geld ins Haus. Adolphe Lebon, Kommis bei Mignot und Sohn, sagt aus, dass er an dem betreffenden Tage gegen Mittag Madame L'Espanaye begleitet habe, um ihr die in 2 Beutel verpackten 4.000 Franken nach Hause zu tragen. Als die Türe geöffnet worden, sei Fräulein L'Espanaye erschienen, und er habe ihr den einen Beutel eingehändigt, während die alte Dame ihm den anderen selbst abgenommen habe. Er habe sich dann verabschiedet und sei gegangen. In der Straße habe er zu dieser Zeit keinen Menschen bemerkt. Die Rue Morgue sei eine Nebenstraße und sehr einsam. William Bird, Schneider, sagt aus, dass er ebenfalls zu denen gehört, die in das Haus eingedrungen seien. Er ist Engländer. Er hat 2 Jahre in Paris gelebt. Er war einer der Ersten, die die Treppe hinaufstiegen. Er hat einige Worte verstanden, kann sich aber nicht aller erinnern. Dass Sacré, Diable und Mon Dieu gesagt wurden, hat er deutlich verstanden. Er hat ein Geräusch vernommen, als ob sich mehrere Personen miteinander balgten, darauf ein scharrendes, schlürfendes Geräusch. Die schrille Stimme sei sehr laut, lauter als die Barsche gewesen. Er sei sicher, dass es nicht die Stimme eines Engländers, viel eher die eines Deutschen gewesen sei. Vielleicht könne es auch eine Frauenstimme gewesen sein. Er verstände kein Deutsch. Ende von Der Doppelmord in der Rue Morgue, Abschnitt 1.